Einen schönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines improvisierenden Aushilfs-Jedis. Um mal was Neues auszuprobieren und ein bisschen zu improvisieren, versuche ich es heute mal mit mehreren Themen in einer Folge, statt jedem Thema eine eigene Folge zu geben. Mal gucken, vielleicht, wenn ihr möchtet, dass ich natürlich zukünftig wieder für jedes Thema eine eigene Folge mache, dann aber ein bisschen länger und ausgiebiger auf das Thema eingehe. Gebt mal Feedback an, ansonsten probiere ich es heute mal so ein bisschen Philipp Jordan-Style ungeschnitten und ramble einfach mal so ein bisschen vor mich hin und gehe so ein paar Themen durch. Viel Spaß. Das erste Thema, was ich habe, ist etwas, was ich immer häufiger lese, nämlich das Kommentar. Ich lese an vielen Stellen, dass Menschen einfach schreiben, das Kommentar. Und das machen nicht nur irgendwelche Menschen aus seltsamen Ecken, sondern das machen Menschen, die der Business Punk als relevant einstuft und zu den Top 100 Influencern zählt. Das heißt, da scheint wohl was dran zu sein, dass es Leute sagen. Wenn ich jetzt allerdings in meinen Duden schaue, ist das halt einfach falsch. Ich habe allerdings noch nicht verstanden, warum die Menschen das genauso verwenden. Deswegen wäre es mal schön, wenn mich da echt einer erleuchten könnte. Also schreibt irgendwie auf Twitter oder in die Kommentare oder auf Insta oder wo auch immer. Schreibt bitte mal, warum. Denn natürlich kann man den Leuten um die Ohren hauen, dass es falsch ist. Ich habe auch schon mal Leute darauf hingewiesen, dass es eigentlich der Kommentar heißt. Die Leute korrigieren es dann, erklären aber nicht, warum sie eigentlich auf das Kommentar kamen. Im Gegensatz zu als und wie beim Komparativ, was Leute falsch machen, die Leute sagen immer wie, und das ist eigentlich als. Da liegt es tatsächlich wohl daran, das Problem gibt es auch im Englischen, bigger than und bigger as. Das machen Leute auch im Englischen falsch. Das ist tatsächlich irgendwas Größeres. Aber bei das Kommentar erklärt sich es absolut nicht. Ich verstehe es nicht, weil eigentlich ja, lernt man das doch genau so in der Schule. Also der Mond, oder La Lune im Französischen und im Deutschen unterschiedlich geschlechtlich, da würde es sich erklären. Aber bei der Kommentar, egal. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es an irgendeiner Fremdsprache, die da reinfurzt. Gebt mir Bescheid, gebt mir Feedback. Ich würde mich echt freuen. Ich trage es dann auch hier vor, wenn da was Fruchtbares dabei ist. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Thema, nämlich zitiert werden und vorgetragen werden. Komme ich jetzt ins Fernsehen? Als ich vor vielen, vielen Jahren mal als kleiner Bub im Waldheim war. Da hat die Zeitung darüber berichtet und hat auch ein Foto von Kindern, die da spielen, gemacht. Und einer dieser Jungs, die da auf den Fotos waren, war ich. Ich war nämlich zu dem Zeitpunkt tatsächlich in dem Waldheim, als darüber berichtet wurde, und war da tatsächlich sogar in diesem, an dieser Feuerstelle, wo die Häuser gebaut wurden, und wir haben da Stockbrot gegrillt, gebacken, hergestellt, und ja, da war ich tatsächlich mit auf dem Foto. Und natürlich war das so ein bisschen, das waren die 80er, da war man natürlich so, ui, der Bub ist in der Zeitung, heiligsblechle. Jetzt schreibe ich ja seit 1999 in dieses Internet und blogge seit 2004, hab davor natürlich mit einem Satire-Magazin auch nochmal fleißig Content ins Netz geschrieben, und ja, eigentlich sollte es für mich das Normalste der Welt sein, mich irgendwo online zu lesen, zu hören oder mich zu sehen. Ich habe ja auch YouTube-Videos gemacht, lange Zeit. Und dementsprechend, eigentlich sollte es völlig entspannt sein. Ist es auch. Aber eigentlich sollte es mich kalt lassen, wenn ich irgendwo zitiert werde. Und dann ist es doch so, dass es irgendwie immer noch so ein... Hui, hoppla, schön, dass ich da irgendwie bemerkt wurde. Und es ist immer noch ein großes Gefühl irgendwie. Und das ist mir passiert beim Podcast Goosh Baby, denn wir kommentieren da eigentlich regelmäßig mit unserem Elite-Account und gelegentlich kommentiere ich da auch mit dem Aushilfs-Jedi. Und da hat es ein Kommentar dann tatsächlich auch in den Podcast geschafft. Ich schreibe ja relativ viel auch zu solchen Themen, ja, wie man sich verhält, wie man sich besser fühlt. Und habe ja auch 2008 in meinem Dating-Blog nicht nur über das Dating an sich geschrieben, sondern tatsächlich auch über das Selbstbild, das man dabei am Anfang haben sollte. Und dementsprechend, ja, positives Selbstbild ist nie verkehrt, wenn man es richtig anstellt. Und zu dem Thema habe ich einen Kommentar geschrieben, in dem Fall mit dem Elite-Podcast-Account. Und der wurde zitiert. Also hört mal rein bei GushBaby, falls ihr uns da hört. Schön. Jo, wie gesagt, immer noch ein großes Thema, zitiert zu werden. Ich meine, vor vielen, vielen Jahren, kann ich auch mal erzählen, habe ich bei einer Zeitung ein Praktikum gemacht. Und jetzt ist es so, dass der Großvater meiner Großmutter, also mein Ururopa, der war in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, ein wichtiger Mensch und hatte da so ein bisschen Prominenz. Und dementsprechend schrieb die Zeitung über ihn. Also damals vor vielen, vielen Jahren, nämlich vor 100 Jahren. Zumindest vor 100 Jahren, als ich bei der Zeitungsredaktion mein Praktikum gemacht habe. Dementsprechend stand in einer dieser Kolumnen tatsächlich heute vor 100 Jahren. Und da wurde dann tatsächlich mein Ururgroßvater erwähnt. Was natürlich auch nochmal irgendwie so ein in den 6 Wochen, in denen ich da quasi mein Praktikum mache, stehe nicht nur ich in der Zeitung, sondern auch mein Ururgroßvater. Also, den Huster schneide ich mal nicht raus, denn ich bin tatsächlich noch ein bisschen krank. Ich habe meinen Pottwichtel-Beitrag jetzt dann auch diese Woche fertig gemacht und musste leider tatsächlich mit leicht nasaler, leicht kränkelnder Stimme aufnehmen. Also man hört es vielleicht jetzt noch, ich bin tatsächlich etwas angeschlagen und krank. Ja, kommen wir nochmal zum Thema zitiert werden. Tatsächlich ist es so, dass ich mich immer noch auch freue, nicht nur zitiert zu werden, sondern auch immer noch tatsächlich über Interaktion mit Zuhörern und ja auch im Blog mit Lesern freue, weil tatsächlich das ist irgendwie so etwas, was das Ganze lebendig macht. Und natürlich kann man hier einfach nur schlaue Sachen erzählen und schlau daherreden und den Leuten Mehrwert mit auf den Weg geben, aber was natürlich sehr, sehr viel wert ist, ist auch Feedback. Und wir sehen es ja bei der Elite, da kommt hin und wieder tatsächlich ein bisschen mehr Feedback schon als hier. Und wir arbeiten auch damit und ich glaube, das befruchtet sich dann auch gegenseitig. Der Auslöser-Jedi, den habe ich ja bisher immer so ein bisschen schleifen lassen und habe eigentlich auch nie großartig nach Feedback gefragt, also zumindest nicht im Sinne von iTunes-Rezensionen. Dementsprechend gibt es auch noch gar keine. Es gibt tatsächlich noch keine iTunes-Rezension. Also wer jetzt der allererste iTunes-Rezensent sein möchte, der kann das mal machen. Also man braucht halt einen iTunes-Account. Hat wahrscheinlich heute kaum noch jemand, beziehungsweise wahrscheinlich hat kaum noch jemand ein iPhone und einen iTunes-Account. Die meisten werden irgendwie wahrscheinlich Spotify nutzen oder sowas, wo man nämlich übrigens immer noch hören kann. Das ist tatsächlich durchaus auch drin. Also gebt mir bitte erstens Feedback, wie ihr es findet, wenn ich mehrere Themen in einer Folge wie jetzt gerade behandle. Und falls ihr tatsächlich einen dieser seltenen iTunes-Accounts habt mit einem dieser seltenen iPhones, schreibt doch mal eine Rezension für den Aushilfs-Edi-Podcast. Vielen Dank, ich freue mich. Ansonsten natürlich könnt ihr das auch gern bei die Elite machen. Ich glaube, wir haben da auch nichts dagegen, wenn wir da ein bisschen Feedback noch mehr bekommen und auch ein bisschen Rezensionen. Denn tatsächlich hilft es uns auch. Es hilft uns vor allem gegen die Leute zu bestehen, beziehungsweise was heißt zu bestehen, es ist ja kein Kampf, aber es hilft uns vor allem gegen, also für mehr Sichtbarkeit, denn tatsächlich ist es ja so, inzwischen gibt es viele, viele, viele Podcasts, die sind entstanden aus Querproduktionen, das heißt, da sind irgendwelche YouTuber angekommen und haben einen Podcast produziert. Die bringen natürlich ein Publikum mit, das schon da ist. Es gibt einige Comedians und Autoren, die zusammen jetzt einen Podcast machen. Da kommt natürlich auch durchaus Publikum schon mit, das dann tatsächlich auch da Rezensionen schreibt. Es kommen viele Promis dazu, jetzt Podcasts zu machen. Das ist ja schön. Das wertet das Medium tierisch auf. Es sorgt nur dafür, dass kleine Podcasts noch seltener, noch schwerer gesehen werden. Und dementsprechend würde ich mich tatsächlich einfach mal über Rezensionen freuen. Ja. Ansonsten gibt es, glaube ich, heute nicht so arg viel zu berichten. Ich werde noch bei Zeiten irgendwann mal was zu meiner Weihnachtsmail erzählen, die ich am 2. Dezember schon veröffentlicht habe. Und dementsprechend, auch die kann ich natürlich nur empfehlen, sie zu lesen. Sie ist durchaus interessant, vor allem im Kontext, dass ich das ja schon seit vielen, vielen Jahren mache und meine allererste Weihnachtsmail ja durchaus etwas anders war als meine jetzige. Und zwar komplett. Dementsprechend, jo, gute Zeit euch und tschüss.